Die Zeit verging. Nach hektischen und kurzen Flitterwochen in San Francisco kehrte ich zu den Trümmern meiner Polizeikarriere zurück. Und da ich in dem einen Jahr auf dem Junior College Bestnoten in Chemie und Mathematik vorzuweisen hatte, brachte mich Thad Green im polizeitechnischen Labor unter. Es war praktisch ein Zivilistenjob. Weißer Kittel im Labor und grauer Anzug im Außendienst. Russ und Harry behielten das Zimmer mit den Akten im El Nido und machten in ihren Ermittlungen zum Shortfall noch immer Überstunden. Im Juni 47 wurde Ben Siegel im Apartment seiner Geliebten erschossen aufgefunden. Bill Koenig, der nach Fritz Vogels Selbstmord wieder in der 77. Straße Streife gehen musste, bekam Anfang 48 an einer Straßenecke in Watts eine volle Ladung Schrot ins Gesicht. Beide Fälle blieben ungelöst. Alice Lowe hatte eine sichere Kandidatur in den Vorwahlen der Republikaner im Juni 48. Und zu diesem festlichen Anlass kochte ich Reagenzgläser voll Scheiße mit meinem Bunsenbrenner und brachte das ganze kriminaltechnische Labor gegen mich auf. Ich stellte kriminaltechnische Beweismittel sicher und Kay unterrichtete an der Schule. Und eine Zeit lang hatte es für uns den Reiz des Neuen, ein gemütliches Spießerleben zu führen. Wir mieteten uns in Hotelzimmern ein und wir taten ganz heimlich, als seien wir ein romantisches Liebespaar. Und ich brauchte länger als ein Jahr, um zu erkennen, dass wir all diese Dinge nur taten, um das Geld mit vollen Händen zu verpulvern, das aus dem Boulevard Citizens Bankraub übrig geblieben war. Und ich war so besinnungslos in meinem Bemühen zu vergessen, dass ich buchstäblich einen Schlag auf den Kopf brauchte, um aufzuwachen. Du hast was? Ich habe Geld gefunden. Hinter der Täfelung im Flur. Ich wollte das Brett, das schon immer locker war, neu verleimen und habe dabei das Versteck entdeckt. Wie viel? $2,000 in Hunderterscheinen mit einem Gummiband zusammengehalten. Wenn Lee dieses Geld hatte, plus den Unsummen, die er in Mexiko ausgegeben hat, warum hat er dann nicht Baxter Fitch ausbezahlt? Wie hat Lee dieses Haus gekauft und eingerichtet, die eine Ausbildung bezahlt und noch immer eine erhebliche Summe übrig behalten, wodurch sein Anteil an der Beute kaum mehr als $50,000 betragen haben kann? Ich hasse es, wenn du so in der Vergangenheit herumwühlst. Ich verbrannte das Geld in Lee Blanchards hypermodernem Kochherd. Kay fragte mich nie, was ich damit gemacht hatte. Diese einfache Handlung gab mir ein Stück meiner Selbstachtung zurück, kostete mich jedoch vieles von dem, was meine Frau und mich miteinander verband. Und meine Gespenster kehrten zurück. Kay und ich schliefen immer seltener miteinander. Wenn wir es taten, war es eine oberflächliche Beruhigung für sie und bei mir eine dumpfe Explosion, bis ich erkannte, wohin ich eigentlich gehen wollte. Ich griff nach dem Zweitapparat auf dem Nachttisch, bis mir plötzlich aufging, dass ich seit einem Monat auf der Couch schlief und suchte tastend auf dem Couchtisch. Ja. Schlafen Sie noch? Es war die Stimme von Ray Pinker, meinem Dienststellenleiter beim SID. Gestern Abend Selbstmord mit einer Schusswaffe. 514 June Street, Hancock Park. Leiche bereits entfernt, alles sieht hieb- und stichfest aus. Gehen Sie noch mal gründlich drüber und bringen Sie den Bericht Lieutenant Reddin beim Wilshire-Revier. Alles verstanden? Ja. Ist der Tatort versiegelt? Die Witwe wird Ihnen alles zeigen. Seien Sie höflich, wir haben es mit schinkreichen Leuten zu tun. Ich legte auf und stöhnte. Dann traf mich wie ein Schlag, dass die Sprague-Villa nur einen Steinwurf von der Adresse in der June Street entfernt war. Plötzlich faszinierte mich der Auftrag. Eine Stunde später läutete ich an der Tür zu der säulengeschmückten Villa im Kolonialstil. Eine hübsche, grauhaarige Frau um die 50 öffnete. Sie trug erdverkrustete Gummistiefel. Ich stellte mich vor. Ich bin Officer Bleichert, LAPD. Darf ich Ihnen mein Beileid aussprechen, Mrs.? Ich nehme Ihr Beileid entgegen. Ich heiße Jane Chambers. Sind Sie der Mann vom Labor? Ja. Falls Sie mir die Stelle zeigen wollen, mache ich mich an die Arbeit und lasse Sie in Frieden. Jane Chambers geleitete mich in ein ganz in Holz gehaltenes Foyer. Die Bibliothek lag gleich hinter dem Esszimmer. Sie sehen das Absperrseil. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen, ich möchte etwas im Garten arbeiten. Es sah aus wie eine klassische Selbsttötung mit einem Schrotgewehr. Umgestürzte Ledersessel, daneben mit Kreide auf den Fußboden aufgemalt die Umrisse des Toten. Die Waffe, eine doppelläufige Flinte vom Kaliber 12, lag genau dort, wo sie liegen musste. Einen Meter vom Leichnam entfernt, der Lauf voll Blut und mit Gewebefetzen. Die hellen Gipswände und die Stuckdecke waren voll Blut und getrockneter Gehirnmasse. Die Zahnsplitter verrieten, dass das Opfer sich beide Läufe in den Mund geschoben haben musste. Als ich mit meiner Arbeit fertig war, nahm ich einen Beutel aus meinem Laborköfferchen und wischte damit das Schrotgewehr ab, wohl wissend, dass es in den Besitz eines begeisterten Sportsmanns beim LAPD übergehen würde. Dann ging ich hinaus in die Eingangshalle und blieb überrascht stehen, als ich etwa in Augenhöhe ein gerahmtes Gemälde erblickte. Es war das Porträt eines Clowns. Eines Jungen in einem uralten Hofnarrenkostüm. Sein Körper war verkrüppelt und verkrümmt. Er hatte ein dümmliches Lächeln von einem Ohr zum anderen aufgesetzt. Und der Mund wirkte wie eine durchgehende Narbe. Gebannt starrte ich darauf. Dachte an Elizabeth Short, tot aufgefunden an der Ecke 39. und Norton. Je länger ich hinstarrte, desto mehr verschmolzen beide miteinander. Endlich konnte ich meine Augen abwenden und blieb an einem Foto hängen, das zwei junge Frauen Arm in Arm zeigte, von denen eine wie Jane Chambers aussah. Die anderen Überlebenden. Ich drehte mich um. Hübsch, nicht wahr? Die Witwe war jetzt doppelt so dreckig wie vorher. Wie ihre Mutter. Und roch nach Insektenspray und Nasaerde. Wie alt sind die beiden? Linda ist 23, Carol 20. Sind Sie im Arbeitszimmer fertig? Ja, ja. Wenn jemand sauber macht, raten Sie ihm, reines Ammoniak zu nehmen, Mrs. Chambers. Jane. Jane. Kennen Sie Madeleine und Martha's Break? Die Mädchen und die Familie. Woher kennen Sie sie denn? Ich habe mal für sie gearbeitet. Schätzen Sie sich glücklich, dass es nur eine kurze Bekanntschaft gewesen ist. Weitere Beileidsbezeugungen. Danke, dass Sie so nett gewesen sind, Mr. Bucky. Auf Wiedersehen, Jane. Wiedersehen. Auf dem Revier Wilshire Station schrieb ich meinen Bericht, der klar und einfach den Tathergang bestätigte. Aber ich hatte das Gefühl, dass etwas fehlte. Ich mochte die Witwe. Die Sprakes lebten einige Häuser weiter. Ich war noch immer neugierig. Bucky hier. Harry, kannst du einen von Millards Kontaktleuten bei der Zeitung anrufen? Ich brauche alles über Eldridge Chambers. 4 Stunden später wusste ich Folgendes. Dass Eldridge Chambers als schwerreicher Mann gestorben war. Dass er zwischen 1930 und 1934 Vorsitzender der Immobilienkammer von Südkalifornien gewesen war. Dass er 1929 Sprague für die Mitgliedschaft im Wilshire Country Club vorgeschlagen hatte. Doch dass man den Schotten wegen seiner jüdischen Geschäftsverbindung, das heißt die Ganoven von der Ostküste, abgelehnt hatte. Und dann kam es. Chambers hatte durch Mittelsmänner Sprague aus dem Grundstücksamt vertreiben lassen, als während des Erdbebens von 1933 etliche seiner Häuser eingestürzt waren. Als ich aus den Zeitungen erfuhr, dass Eldridge Chambers beerdigt worden war, ging ich noch einmal hin, um mit seiner Witwe zu sprechen. Sie öffnete mir die Tür in Gärtnerkleidung, in der Hand eine Heckenschere. Haben Sie etwas vergessen oder sind Sie so neugierig, wie ich Sie eingeschätzt habe? Jane führte mich durch das ganze Haus und hinaus auf eine schattige Veranda, die auf eine riesige, geschwungene Rasenfläche führte, deren Boden zu mehr als der Hälfte umgegraben war. Ich setzte mich in einen Gartenstuhl. Sie goss geeisten Tee ein. Woher kennen Sie die Sprakes? Ich hatte etwas mit Madeleine, bevor ich meiner Frau begegnete. Wie gut kennen Sie sie denn? Eldridge und Emmett Sprague kannten sich schon lange. Sie machten eine Menge Geld mit Grundstücken und waren gemeinsam bei der Immobilienkammer. Eldridge hat Emmett aus dem Amt jagen lassen, als er herausfand, dass Schwindelgesellschaften die Mieteinnahmen einziehen und Verkäufe tätigen. Was Sie von Ihrem Mann sagen, klingt so, als wäre er ein guter Mensch gewesen. Er hatte so seine Augenblicke. Er ist wegen Emmett nie zur Polizei gegangen. Nein. Er hatte Angst vor Emmets Gangsterfreunden. Er tat nur, was er tun konnte. Das waren kleine Nadelstiche gegen Emmett. Er tat, was er konnte. Ist kein schlechter Nachruf. Mein Mann war reich, sah gut aus und war ein hemmungsloser Schürzenjäger. Ich liebte ihn, bis ich herausfand, dass er mich betrog. Und jetzt fange ich an, ihn wieder zu lieben. Das ist sonderbar. Das ist gar nicht so sonderbar. Wie alt sind Sie, Bucky? 32. Nun, ich bin 51 und ich halte es für sonderbar. Also ist es auch sonderbar. Was das menschliche Herz angeht, sollten Sie in Ihrem Alter nicht alles verstehen und verzeihen. Sie sollten noch Illusionen haben. Sie machen sich lustig über mich, Jane. Ich bin Polizist. Cops haben keine Illusionen. Touché. Da bin ich aber mal neugierig. Wie konnte sich ein Ex-Boxer-Cop mit Madeleine Sprague einlassen? Ich hielt sie an, weil sie eine Ampel überfahren hatte und dann führte eins zum anderen. Was wissen Sie von ihr? Was ich von den exzentrischen Sprakes weiß, ist mindestens 10 Jahre alt und ziemlich merkwürdig. Beinahe barock. Ich bin ganz Ohr. Als meine Mädchen und Maddie und Martha noch klein waren, führte Ramona lebende Bilder und merkwürdige Kulthandlungen auf dem großen Rasen vor ihrem Haus auf. Kleine Szenen, bei denen die Mädchen Tierkostüme und Kittelkleider trugen. Ich ließ Linda und Carol daran teilnehmen, obwohl ich wusste, dass Ramona eine schwer gestörte Frau ist. Als die Mädchen ein bisschen älter waren, so im Backfischalter, wurden die lebenden Bilder immer absonderlicher. Ramona und Maddie konnten sehr gut schminken und Ramona führte diese Epen auf, in denen Szenen nachgestellt wurden, die Emmett und sein Freund Georgie Tilden während des Ersten Weltkriegs erlebt hatten. Also ließ sie die Kinder Soldatenröcke tragen und schwärzte ihnen das Gesicht. Und sie trugen Spielzeugmusketen mit sich herum. Manchmal schmierte sie ihnen rote Farbe ins Gesicht. Und manchmal filmte Georgie sie auch dabei. Das wurde so bizarr, fiel so aus dem Rahmen, dass ich Linda und Carol nicht mehr mit den Sprague-Mädchen spielen ließ. Dann kam Carol eines Tages mit Bildern heim, die Georgie von ihr aufgenommen hatte. Sie spielte eine Tote und war über und über mit einem roten Färbemittel verschmiert. Das gab den Ausschlag. Ich stürmte hinüber zum Haus der Sprakes und beschimpfte Georgie, da ich wusste, dass man Ramona für ihre Handlungen nicht verantwortlich machen konnte. Der arme Mann nahm meine Schmähungen einfach hin. Und später fühlte ich mich ganz schrecklich deswegen. Er wurde bei einem Autounfall verkrüppelt. Und das machte ihn halb zum Idioten. Früher pflegte er für Emmett Grundstücke zu verwalten. Doch jetzt macht er nur noch Gartenarbeit und räumt städtische Grundstücke frei. Und was wurde dann aus Madeleine und Martha? Martha entpuppte sich als malendes Wunderkind und Madeleine wurde eine Rumtreiberin. Was Sie vermutlich selbst am besten wissen. Seien Sie nicht kratzbürstig, Jane. Ich bitte um Entschuldigung. Wissen Sie, was mir ständig durch den Kopf geht? Mhm. Dass wir kurz vor dem Jahr 1950 stehen und ich 1898 geboren worden bin. Das ist niederschmetternd. Sie erwecken in mir den Wunsch, dass die Dinge anders wären. Dass die Zeit anders wäre. Bucky, ist das das Höchste, was ich von Ihnen erwarten kann? Ich glaube, es ist das Beste, was überhaupt jemand erwarten kann. Ein bisschen sind Sie ein Voyeur, wissen Sie? Und ein bisschen sind Sie eine Klatschbase. Touché. Na, kommen Sie. Ich bringe Sie raus. Auf dem Weg zur Tür hielten wir uns an den Händen. In der Eingangshalle suchte mich wieder der gemalte Mund des Clowns heim. Gott, das ist gespenstisch. Auch sehr wertvoll. Eldridge hat es mir zu meinem 49. Geburtstag gekauft. Aber ich hasse es. Würden Sie es gern mitnehmen? Danke. Nein, wirklich, danke. Dann danke ich Ihnen auch. Sie waren mein bester Tröster. Und Sie waren meine Trösterin. Wir umarmten uns flüchtig und ich machte mich auf den Weg. In der nächsten Nacht parkte ich auf der anderen Straßenseite vor der Villa der Sprakes in einem unauffälligen Ford, den ich bei meinen Einsätzen in der kriminaltechnischen Abteilung fuhr. Madeleine's Packard. Er bog auf dem Newfield Road, dann links in die 6. Straße und entfernte sich in östlicher Richtung in den Wilshire District, auf der Normandy nach Süden und dann auf der 8. Straße nach Osten. Bei einer Länge von 2 Kilometern sah ich das Glitzern der Lichtreklamen von Nachtbars. The Packard hielt vor dem Simba Room, einem Schuppen mit gekreuzten Neonspieren über dem Eingang. Meine Scheinwerfer erfassten die Fahrerin, die gerade die Tür abschloss. Meine Hirnwellen schwappten wild, als ich sah, wer das war und doch wieder nicht war. Elizabeth Short. Betty Short, Liz Short, die schwarze Dahlia. Es war Madeleine Sprague, die sich zu einem vollkommenen Abbild der Dahlia gemacht hatte. Schwarz von Kopf bis Fuß. Sie stand an der Bar und nippte an einem Drink. Um sie herum nichts als Soldaten und Matrosen. Sie war die einzige Frau im Lokal. Madeleine trank, plauderte und wehrte Zudringlichkeiten ab. Und mir fiel auf, dass ihre Aufmerksamkeit fast ausschließlich einem stämmigen Matrosen galt. Ich trank die Flasche leer. Dann verschwanden die Frau in Schwarz und der Matrose in Blau untergehakt aus der Tür. Ich ließ ihn 5 Sekunden Vorsprung und stürzte dann hinterher. Von der Straße aus konnte ich den Seemann zigarettenrauchend neben dem Packard stehen sehen, während Madeline aus dem Büro des Motels den Zimmerschlüssel holte. Einige Zeit später kam sie heraus, genau wie früher. Sie ließ den Matrosen vorangehen, wie sie es immer mit mir gemacht hatte. Im Zimmer gingen Lichter an und aus. Und als ich lauschend draußen stehen blieb, wurde die Jalousie heruntergelassen. Und aus dem Radio tönte über denselben Sender wie einst Musik. Auch in den nächsten 4 Nächten beobachtete ich Madeline bei ihrem Dahlienspiel. Es lief immer gleich ab. Ein Club in der 8. Straße, harter Bursche mit viel Lametta auf der Brust, dann die Absteigeecke 9. und Irolo. Als mir klar wurde, dass ich die 5. Nacht nicht durchstehen würde, meine Wache aber auch nicht aufgeben wollte, stahl ich einige Benzedrin-Tabletten, die von der Rauschgiftabteilung beschlagnahmt worden waren. Sie machten mir den Kopf klar und machten mich wieder zu einem richtigen Kopf. Fat Green nickte vor sich hin, als ich bettelnd und feilschend vor ihm stand. Ich bin jetzt 7 Jahre bei der Polizei. Mein Zusammenstoß mit den Vogels liegt mehr als 2 Jahre zurück und ist fast in Vergessenheit geraten. Ich hasse die Arbeit im Labor und ich will wieder Dienst in Uniform tun. Am liebsten als Nachtstreife. Und ich büffle für die Sergeant-Prüfung. Okay, Bucky. Ich wartete eine Ewigkeit im Vorzimmer. Als Green lächelnd zu mir herauskam, hätte ich fast einen Luftsprung gemacht. Von morgen an Nachtstreife in der Newton Street. Und versuchen Sie da unten ein bisschen nett zu unseren farbigen Brüdern zu sein. Übrigens stehen Sie mächtig unter Strom und ich möchte auf keinen Fall, dass Sie dieses Zeug da unter die Leute bringen. Newton Street Division lag im Südosten der Innenstadt von L.A. 95% Slum, 95% Schwarze und nichts als Ärger. Die Streifen zu Fuß trugen metallverstärkte Schlagstöcke. In den Einsatzräumen wurden große 45er Automatics mit verbotenen Dum-Dum-Geschossen geladen. Die Saufbrüder vor Ort trugen Green Lizard parfümiertes Wasser, versetzt mit hellem Old Monterey Port. Und der Festpreis für eine Nutte lag bei $1 und $1.25, falls man mit zu ihr ging, zu den verschrotteten Karren auf dem Autofriedhof Ecke 56. und Central. Die Kids auf der Straße waren mager und verwahrlost. Streunende Hunde stöberten nach Fressbaren und knurrten jeden an. Unter Verkaufstresen versteckten Ladenbesitzer abgesägte Schrotflinten. Newton Street Division war Kampfgebiet. Bis zum Sommer konnte ich 22 Festnahmen vorweisen, 9 davon wegen Schwerverbrechen. Ein 45er mit Schalldämpfer fiel mir dabei in die Hände und ich zog es vor, ihn nicht abzugeben. Dann kam der Sommer. An heißen Tagen schlief ich das alles weg. Heiße Nächte, das waren Streifenfahrten durch West Niggertown, zollfreier Whisky, The Royal Flash und das Bidolito. Hallo, Bestbreak. Bucky? Ich. Bucky, bist du das? Madeline. Komm zu mir, Liebster. Die anderen sind unten in Laguna. Es könnte wieder so werden, wie es ich jagte hinunter nach Hank. Dann stand Madeline vor mir. Schwarzes Seidenkleid, Hochfrisur, gelbes Barett. Sie löste ihr Haar und ließ es über die Schultern fallen. Als ich vor dem Haus hielt, sah ich einen Lieferwagen die Auffahrt verlassen und Case Plymouth mit heruntergelassenem Faltdach und mit Kartons vollgepackt. Ich habe deine Sachen nicht angerührt. Und die Möbel kannst du behalten. Hast du geglaubt, ich würde einfach mit ansehen, wie mein Mann 3 Wochen verschwindet und nichts unternehmen? Ich habe Privatdetektive beauftragt, die dir gefolgt sind, weit. Sie sieht wie dieses verdammte tote Mädchen aus, also nimm sie dir doch, aber nicht mich. Babe, verdammt nochmal. Nuttenficker! Feigling! Nekrophiler! Die Möbel sahen noch immer unverändert aus, doch auf dem Kaffeetisch lagen keine literarischen Vierteljahresberichte mehr. Und die Kaschmirpullover in der Glasvitrine im Wohnzimmer waren ausgeräumt. Ich stemmte Lees Lieblingssessel hoch und schmetterte ihn gegen die Wand. Ich schleuderte Kays Schaukelstuhl in den Vitrinenschrank, und ließ das Glas zu Bruch gehen. Ich riss den Couchtisch hoch und rammte ihn in das vordere Fenster, stieß ihn dann mit den Füßen hinaus auf die Veranda. Dann legte ich meine Uniformstücke zusammen und packte den 45er mit dem Schalldämpfer darauf. Stapfte hinaus und ließ die Tür offen stehen, um den Rest von Plünderern besorgen zu lassen. Ich fuhr zum El Nido, zeigte dem Kerl am Empfang meine Erkennungsmarke und sagte ihm, dass er einen neuen Mieter habe. Ich räumte die Karteikisten vom Bett, verstaute sie im Wandschrank und riss die Decken und Laken herunter. Die Fotos der Dahlia waren an die Wand gepinnt. Es war einfach, sie mit dem Bettzeug zu verhängen, sodass sie jetzt nicht mehr zu sehen waren. Nachdem ich alles so arrangiert hatte, machte ich mich auf die Suche nach der passenden Frau. Im Kostümverleih fand ich eine nachtschwarze Perücke mit aufgetürmter Frisur, bei einem Trödler auf dem Boulevard ein gelbes Barett. Ich fuhr zur Firefly Lounge und hoffte inständig, dass sie noch unter dem Schutz der Sitte der Hollywood Division stand. Das Tanzmädchen ganz in Rosa. Wie viel soll es kosten, sie eine Stunde mit zu mir nach Hause zu nehmen? Der 50er verschwand und dann der Mann. Ich schenkte mir das Glas voll, trank es leer, die Augen fest auf die Theke gerichtet. Bis ich eine Hand auf meiner Schulter spürte. Ich bin Lorraine. Hi, Lorraine. Ich bin Bill. Hi, Bill. Wollen wir jetzt gehen? Ich nickte. Lorraine schritt vor mir her nach draußen. Das grelle Tageslicht zeigte deutlich die Laufmaschen in ihren Nylons und alte Einstichnarben an ihren Innenarmen. Wir fuhren zum El Nido und gingen ohne ein Wort aufs Zimmer. Ich schloss die Tür hinter uns ab, packte die Perücke aus und reichte mir. Hier, zieh deine Sachen aus und setz das auf. Ist das für dich das höchste der Gefühle? Mund halten! Mit dem Rücken zu mir hakte sie ihren BH auf, stieg aus ihrem Höschen und setzte sich ungeschickt die Perücke auf. Sie zitterte von Kopf bis Fuß, als ich ihr das gelbe Barett auf dem falschen Haar feststeckte, damit alles seine Richtigkeit hatte. Doch ich erreichte damit nur, dass sich Strähnen leblosen, spröden, schwarzen Haars lösten und alles auf eine Seite verrutschte. Leg dich aufs Bett. Es war das Mädchen jener Clown mit dem schrecklichen breiten Mund und nicht meine Betty. Leg dich aufs Bett. Das Mädchen gehorchte. Überzeugt, dass die Bilder an der Wand die ganze Szene erst vollkommen machen würden, zog ich die Laken herunter, mit denen sie verhängt gewesen waren. Ich machte einen Satz zum Bett hinüber, presste ihr die Hände auf den Mund und drückte sie nieder. Ich sprach abgehakt und deutlich auf sie ein. Offen und ehrlich mit mir zu ihr. Und mein Freund ist wahnsinnig geworden. Weil seine kleine Schwester genauso gut wieder hätte sein können. Wenn nicht jemand sie umgebracht hätte. Umgebracht. Dann löste ich meinen Griff und stand ganz langsam auf. Ich ging rückwärts bis zur gegenüberliegenden Wand, unfähig, ein Wort zu sprechen. Und da zog ich weiß nicht warum, die Hülle mit meiner Erkennungsmarke hervor und hielt sie ihr vor das Gesicht. LAPD 1611. Sie lächelte. Ich versuchte es ihr nachzumachen. Sie kam auf mich zu und spuckte auf das Stück Blech. Die Tür flog krachend zu. Die Bilder an den Wänden flatterten. Meine Stimme kam keuchend und abgehackt. Ich erwische ihn für dich. Ich erwische ihn für dich. Er wird dir nicht mehr wehtun. Ich werde die Rechnung begleichen. Und Betty, Jesus, Scheiße. Ja, das werde ich. Die Abscheu im Gesicht der Hure würde ich nie vergessen. Ich konnte noch immer ihr billiges Parfum riechen. Wenn ich an sie zurückdachte, war es, als müsste ich auf den Knien die Überreste meines Lebens zusammenkratzen. Beruhigend daran war nur, dass ich nicht tiefer sinken konnte. Dass ich mir sonst lieber den Lauf meines 38ers in den Mund schieben würde. Als das Flugzeug in Boston landete, hieß es für mich, auf nach Medford und in Elizabeth Shorts Vergangenheit. Den Teil, der nicht über sämtliche Titelseiten verschmiert worden war. Laut Karte war Medford 19 Kilometer entfernt. Die Ausfahrtsstraße dorthin war die Massachusetts Avenue. Ich kam dort an, als es gerade dunkel wurde, und ich roch den Ort zuerst, bevor ich ihn zu Gesicht bekam. Ich fand das Majestic, einen für Medford typischen Ziegelbau, ein paar Seitenstraßen weiter. Der Kassenschalter war unbesetzt. Also ging ich direkt in den Kinosaal und zu dem Stand mit Süßwaren. Sind Sie Polizist aus Boston? Los Angeles Police Department. Es ist wegen Best Short. Ich legte eine Münze auf den Tresen, nahm mir einen Knabberriegel und riss das Papier auf. Carmody gab mir die Münze zurück. Auf Kosten des Hauses. Ich habe mit den Cops aus Boston deswegen nicht gesprochen, weil sie über Lissy geredet haben, als wäre sie eine Rumtreiberin gewesen. Was hatte sie denn so an Freunden? Lissy war keine Stromerin. Der einzige Freund, von dem ich weiß, war dieser blinde Junge. Und ich wusste, dass nur Kameradschaft zwischen den beiden war. Hören Sie, wollen Sie wirklich wissen, wie Lissy gewesen ist? Ich sag's Ihnen. Ich habe diesen Blinden immer gratis reingelassen, damit er sich wenigstens den Dialog anhören konnte. Lissy schlüpfte dann rein, setzte sich neben ihn und erzählte ihm, was auf der Leinwand so vor sich ging. Na, Sie wissen schon, sie hat ihm alles geschildert. Na, klingt das so, als wäre sie ein Flittchen gewesen? Nein, wirklich nicht. Wissen Sie noch, wie dieser Junge heißt? Tommy Guilfoyle. Er hat ein Zimmer weiter unten an der Straße. Und wenn der ein Mörder ist, dann schlag ich mit den Flügeln und flieg bis Nantucket. Wer ist da? Los Angeles Police, Mr. Guilfoyle. Es geht um Elizabeth Shaw. Die Tür ging auf und ein großer, dicklicher Mann, der eine Brille mit dunklen Gläsern trug, bat mich herein. Sein gestreiftes Sporthemd und die langen Hosen waren makellos sauber. Doch das Zimmer war ein Schweinestall. Überall Staub und schmieriger Dreck. Ganze Armeen von Käfern, die aufgeschreckt von dem ungewohnt hellen Licht ziellos umherkrabbelten. Sie müssen nicht schreien. Ich bin blind. Nicht taub. Und ich war auch nicht blind gegenüber Bettys kleinen Fehlern. Welchen denn? Beth war bei Männern nicht wählerisch. Ich kannte den Grund dafür. Ich zertrat eine Küchenscheibe, die an meinem Schuh herumgekrabbelt war. Als Beth 16 oder 17 war, haben sich zwei Kerle über sie hergemacht. Irgendwo in Boston, glaube ich. Der eine hat sie vergewaltigt und der zweite wollte auch. Aber dann sind ein Matrose und ein Marinesoldat vorbeigekommen und haben sie vertrieben. Beth dachte, dass der Mann sie geschwängert haben könnte. Also ließ sie sich von einem Arzt untersuchen. Er sagte ihr, sie hätte eine gutartige Zyste an den Eierstöcken und sie würde deswegen nie Kinder haben können. Beth regte sich furchtbar darüber auf, weil sie schon immer ganz viele Kinder haben wollte. Sie stöberte den Matrosen und den Marinesoldaten auf, die sie gerettet hatten. Und sie flehte die beiden an, ihr ein Kind zu machen. Der Marinesoldat lehnte rundweg ab. Und der Matrose? Nun ja. Er benutzte Beth. Bis er wieder auf große Fahrt ging. Es traf mich wie ein Vorschlaghammer. Joe Dulange. Corporal Joe Dulange von der Militärpolizei in Four Dakes. Ein Psychopath, der sich des Mordes an der Dahlia bezichtigt hatte und den Russ Millard und ich am 6. und 7. Februar 47 in Four Dakes verhört hatten. Dulange hatte Elizabeth in einer Bar, dem Night Owl, kennengelernt und sie mit auf sein Hotelzimmer im Havana Hotel genommen. Ja, dann spielte die Dahlia verrückt. Er fragt, wie kommt es, dass du nur Corporal bist? Wo du doch all diese Auszeichnungen bekommen hast. Nennt mich Matt und Gordon und redet andauernd über unser Baby. Obwohl wir das Dress einmal gemacht hatten. Und auch noch mit dem Gummi. Ja, ich will noch weiter bunzen, also. Also gehe ich mit der Dali auf die Straße runter und dann zu diesem Kakerlaken-Doktor. Ich schieb ihm einen Zeh darüber. Er tut das, als würde er sie gründlich untersuchen und dann sagt er. Ein gesundes Baby. Und in 6 Monaten ist es soweit. Wir hatten dann herausgefunden, dass Corporal Joe Dulange zwar in eine psychiatrische Anstalt gehörte, den Mord an der Dahlia aber keinesfalls begangen haben konnte, weil er für die Tatzeit ein wasserdichtes Alibi hatte. Daraufhin hatten wir ihn vergessen. Tommy, kennen Sie die Namen des Matrosen und des Marinesoldaten? Des Arztes? Nein. Aber das war genau der Zeitpunkt, von dem an Betty sich mit Soldaten herumtrieb. Sie hielt sie für ihre Erretter. Hoffte, sie könnten ihr ein Kind schenken. Ein kleines Mädchen. Was war danach zwischen Ihnen und Beth? Wir haben uns aus den Augen verloren. Sie ist aus Medford weggegangen. Sie haben mich auf eine wichtige Spur gebracht, Tommy. Vielen Dank. Dann fassen Sie den, der es getan hat. Aber lassen Sie nicht zu, dass man Betty noch mehr wehtut. Das werde ich. Ich erwischte einen Mitternachtsflug zurück nach L.A. und rief vom Flughafen aus gleich Russ Millard an. Julians Kakerlaken-Doktor war höchstwahrscheinlich doch keine Ausgeburt von Julians Säufer waren. Höchstwahrscheinlich ein Kneipenhocker, ein Abtreiber oder Quacksalber. Harry soll eine Liste mit allen Ärzten anfertigen, denen die Approbation entzogen wurde. Ich ruf dich wieder an. Ich saß da und starrte auf die Akten. Irgendwo da drin musste etwas sein, was alle übersehen hatten. Ich begann zu lesen. Die Zeit verging wie im Fluge. Namen, Daten und Örtlichkeiten, aufgezeichnet im Polizeijargon, hielten mich wach. Dann entdeckte ich etwas, das ich schon zigmal gelesen haben musste. Doch diesmal stolperte ich darüber. Es waren zwei kurze schriftliche Anweisungen. 18. Januar 47. Harry, ruf Buzz Meeks an, bei Hughes, und veranlasse ihn, dass er sich nach möglichen Geschäftskontakten aus der Filmbranche von E. Short umhört. Bleichert meint, das Mädchen hätte einen Starfimmel. Halte dabei Low heraus. Russ. 22. Januar 47. Russ. Fehlanzeige, sagt Meeks. Schade. Er war ganz begierig zu helfen. Harry. Hallo, Sie sind also Detective Blywell. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Hat meine Sekretärin Ihnen was gebracht? Was kann ich für Sie tun? Ich stand auf. Wir schüttelten einander die Hand. Ich merkte, dass Meeks unangenehm berührt war. Ich habe ein paar Tage Bart und den Sachen, die ich zwei Tage nicht gewechselt hatte. Verstehe. Sind Sie also bei der Kriminalabteilung? Newton Patrol. Bisschen weit weg von Ihrem Amtsbereich, wie? Und meine Sekretärin sagte, Sie wären Detective. Das ist für mich eine ganz persönliche Sache. Sollten Sie besser Ihre 20 Scheiß Nigger täglich verhaften? Oder hat Ihnen noch nie jemand gesagt, dass Cops, die alles viel zu persönlich nehmen, als Hungerleider enden? Das wird mir immer wieder gesagt. Und ich sage Ihnen immer wieder, dass dies meine Heimatstadt ist. Bumsen Sie viel mit Starlets rum, Meeks? Ich habe Carol Lombard gefickt. Würde Ihnen gerne Ihre Nummer geben, aber sie ist tot. Haben Sie Elizabeth Short gebumst? Bingo. Direkt ins Schwarze, wie ein gelungener Lügendetektortest. Meeks schoss die Röte ins Gesicht. Sie haben wohl im Blanchard-Kampf zu viel am Kopf einstecken müssen. Das Short-Flittchen ist tot. Ich machte meine Jacke auf, um Meeks den 45er zu zeigen, den ich bei mir trug. 1947 hat Harry Sears Sie gebeten, Ihre Kontaktleute beim Film nach Betty Short zu fragen. Sie haben ihm gesagt, da wäre Fehlanzeige. Sie haben gelogen. Warum? Blackert, mit mir liegen Sie verdammt falsch. Ich zog den 45er, vergewisserte mich, dass der Schalldämpfer fest aufsaß und schob ein Magazin in die Kammer. Also, jetzt sind Sie dran. Alles, was ich habe, ist eine Spur, die im Sande verläuft. Aber Sie können sie haben, falls Ihnen das so wichtig ist. Aus lauter Neugier, Sie Scheißkerl. Also jetzt raus damit. Meeks öffnete einen in seinen Schreibtisch eingelassenen Safe und entnahm ihm einige Papiere. Er schaute hinein, machte eine Drehung mit seinem Stuhl, das Gesicht der Wand zugekehrt. Ich bekam einen Hinweis auf Bert Linscott, einem Produzenten bei Universal. Er wurde mir zugespielt von einem Kerl, der Linscotts dicksten Busenfreund Scotty Bennett wie die Pest hasste. Scotty ist ein Zuhälter und Buchmacher. Und er hat Linscotts Privatnummer in Malibu sämtlichen gut aussehenden jungen Dingern gegeben, die sich im Besetzungsbüro bei Universal bewarben. Auch das Short-Mädchen bekam eine von Scottys Karten. Und sie hat Linscott angerufen. Am Abend des 10. Januar rief das Mädchen von Biltmore in der Innenstadt an. Bertie sagte dem Mädchen, er könne am nächsten Morgen Probeaufnahmen mit ihr machen, sobald er von einer Pokerrunde in seinen Club zurückkäme. Das Mädchen sagte, bis dahin hätte sie aber keine Bleibe, also forderte Linscott sie auf, hinzukommen und die Nacht in seinem Haus zu verbringen. Sein Hausfaktotum würde ihr zu essen geben und ihr Gesellschaft leisten. Sie nahm den Bus nach Malibu und der Hausdiener, sein Schwuler, leistete ihr auch wirklich Gesellschaft. Am nächsten Tag gegen Mittag kamen Linscott und drei seiner Kumpel schwer besoffen nach Hause. Die Knaben dachten, sie könnten sich einen Spaß machen, also ließen sie das Mädchen vorsprechen. Sie musste aus einem Drehbuch lesen, das Bird zu Hause herumliegen hatte. Sie war schlecht und sie lachten sie aus und dann machte Linscott ihr ein Angebot. Sie sollte es mit allen vier Männern machen und dann wollte er ihr in seinem nächsten Film eine Nebenrolle geben. Die Kleine war noch immer rasend wütend auf sie, weil sie bei ihrer Sprechprobe gelacht hatten. Dann bekam sie einen richtigen Koller. Sie schrie sie an, sie hätten sich vor dem Wehrdienst gedrückt, sie wären Verräter und dass sie nicht den Mumm hätten, Soldaten zu sein. Gegen 2:30 an diesem Nachmittag schmiss Bird sie dann raus. Das war Sonnabend der 11. Der Hausdiener hat erklärt, sie wäre pleite gewesen und hätte ihm gesagt, dass sie jetzt den ganzen Weg in die Innenstadt zurücklaufen müsste. Also machte sich Betty zu Fuß auf oder sie fuhr per Anhalter die 40 Kilometer bis in die Innenstadt, wo sie dann ungefähr 6 Stunden später Sally Stinson und Johnny Vogel in der Lobby des Biltmore begegnet war. Meeks, warum haben Sie das nicht berichtet? Und sehen Sie mich gefälligst an! Ich habe damals versucht, Russ und Harry zu erreichen, aber sie waren im Außendienst. So dass ich schließlich Alice Lowe angerufen habe. Er sagte mir, ich sollte nicht weitergeben, was ich herausgefunden hatte. Und drohte mir damit, dass er andernfalls meine Sicherheitsüberprüfung widerrufen würde. Später fand ich dann heraus, dass Linscott ein Oberbonzer bei den Republikanern ist. Und Lowe ein Batzen Geld für seine Kandidatur zum Bezirksanwalt versprochen hatte. Lowe wollte nicht, dass man ihn mit der Dahlia in Verbindung brachte. Wie viel hat Lowe Ihnen gezahlt, damit Sie stillhalten? Ein Tausender. Jetzt hatte ich die letzten Tage von Elizabeth Short fast vollständig. Am Freitag, 10. Januar, setzte Red Manley sie bei einbrechender Dunkelheit vor dem Biltmore ab. Von dort rief sie Bert Linscott an und ihr Malibu-Abenteuer dauerte bis 14 Uhr am folgenden Nachmittag. Sonnabend, den 11. Januar, war sie abends zurück im Biltmore gewesen. Hatte Sally Stinson und Johnny Vogel in der Lobby getroffen, dann bis kurz nach Mitternacht mit Johnny herumgespielt und war danach gegangen. Zu dieser Zeit oder später am Morgen war sie Corporal Joseph Dulange begegnet. Und zwar in der Night Owl Bar, Ecke 6. und Hill Street, 2 Seitenstraßen vom Biltmore entfernt. Sie war dort und später dann im Havana Hotel mit Dulange zusammen gewesen. Bis zum Nachmittag oder frühen Abend des Sonntag, den 12. Januar, als er sie zu seinem Arztfreund mitgenommen hatte. Ja? Bucky? Bitte? Liebling, bist du das? Hör mal, ich kann jetzt nicht mit dir sprechen. Wir waren gestern verabredet. Ich bin nicht in der Stadt gewesen. Es war was Dienstliches. Du hättest anrufen können. Wenn du mir nicht von deinem kleinen Versteck erzählt hättest, hätte ich denken können, du... Madeleine, Herrgott! Liebling, wir müssen uns treffen. Morgen reißen sie diese Buchstaben von der Hollywood-Landschrift ab und nebenbei reißen sie noch ein paar Bungalows nieder, die Daddy da unten besitzt. Bucky, der Filz reicht bis weit in die Stadt hinein, aber es war schließlich Daddy. Daddy hat den Grund und Boden gekauft und die Häuser unter seinem eigenen Namen hochziehen lassen. Er hat das allerschlechteste Material verwendet und ein Beauftragter des Stadtrats hat bereits bei Daddys Steuerprüfern herumgeschnüffelt. Einer von denen hat ihm erzählt, dass ein alter Rivale von ihm, der kürzlich Selbstmord begangen hat, dem Stadtrat einen Bericht über Daddys Liegenschaften hinterlassen. Hör zu! Madeleine, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Was jetzt kam, war echte kriminalistische Kleinarbeit. Telefongesellschaft, Stördienst. Was kann ich für Sie tun? Bleichert, LAPD. Wir ermitteln im Fall Elizabeth Short. Ich brauche von Ihnen eine Liste sämtlicher Fern- und R-Gespräche, die an den Abenden des 10., 11. und 12. Januar 1947 von Münzfernsprechern im Biltmore Hotel ausgetätigt worden sind. 10., 11., 12. Januar? Außerdem brauche ich die Namen und Adressen der angerufenen Gesprächsteilnehmer. Ja. Und die genauen Zeiten der Anrufe. Jawohl. Möchten Sie warten oder soll ich zurückrufen? Ich warte. Dann, eine halbe Stunde später, war sie wieder in der Leitung und begann vorzulesen. Dann, als die Frau zum Abend des 11. Januar kam, genau zu der Zeit, als Betty, Sally Stinson und Johnny Vogel in der Lobby des Biltmore begegnet war, landete ich einen Volltreffer. 4 Ferngespräche waren mit Praxen von Geburtshelfern in Beverly Hills geführt worden. Dann ging ich zum Angriff auf Beverly Hills über. Ich brauchte 2 Stunden, um zu bekommen, was ich wollte. Am frühen Abend des 11. Januar 1947 hatte eine Mrs. Gordon insgesamt 4 verschiedene Geburtshelferpraxen in Beverly Hills angerufen und um einen Termin für einen Schwangerschaftstest nachgesucht. Die Spätschicht beim Auftragsdienst hatte jeweils für den Morgen des 14. und 15. Januar Besuche vereinbart. Major Matt Gordon war einer der Kriegshelden, mit denen Betty ausgegangen war und vorgegeben hatte, verheiratet zu sein. Die Termine waren nie wahrgenommen worden, weil sie am 14. zu Tode gemartert worden war. Am 15. dann war sie ein verstümmelter Haufen Fleisch an der Ecke 39. und Norton gewesen. Ich habe die Liste. Hast du einen Bleistift dabei? Schieß los. Okay. Das sind alles Ärzte, denen die Approbation entzogen worden ist. Ja. Herr Rippenbein, Sie hätten 47 in der Innenstadt praktiziert. Der erste ist Gerald Constanzo, 1841, Breakwater, Long Beach. Nummer zwei, Melvin Rega, 9661, North Verdugo, Glendale. Ja. Der dritte ist Willis Roach, wie ein Cockroach. Kakalake, auf der Wayside Honor Rancho in Gewahrsam. Verurteilt wegen des Verkaufs von Morphium. Ich bin der Dali auf die Straße runter und dazu sind Kakerlaken, Doktor. Harry, ja? Hast du die Adresse, unter der Roach früher praktiziert hat? Ja, 614 South Olive. Das Havana Hotel war nur zwei Seitenstraßen entfernt. Ruf bitte Wayside an und erzähl dem Wachhabenden, dass ich gleich zu ihm unterwegs sein werde, um Roach im Mordfall Betty Short zu vernehmen. Okay. Detective Blankert, ich bin Oberaufseher Pitchett. Ist mir ein Vergnügen, Captain. Hat man Roach etwas erzählt? Nein. Er sitzt da drin und wartet auf Sie. Ein knochiger Mann in mittleren Jahren, in derbem Landarbeiterdrillich, saß vor einem Kartentisch und las eine Zeitschrift. Er war ein ölig, arrogant aussehender Bursche. Hohe Stirn, bedeckt mit schütterem grauen Haar, hellen, klaren Augen, langen, von feinen Äderchen überzogenen Händen, wie man sie bei Ärzten erwartet. Dr. Roach, warum haben Sie Elizabeth Short ermordet? Eigentlich habe ich sie schon 1947 erwartet. Beim Mord gibt es keine Verjährung. Gentlemen, am Montag, den 13. Januar 1947... bin ich nach San Francisco geflogen und habe mich im St. Francis Hotel angemeldet und mich dann dort vorbereitet auf meine Eröffnungsrede am Dienstagabend vor der Jahresversammlung der Academy of American Anesthesiologists. Am Dienstagabend habe ich dann meine Rede gehalten und am 15. Januar, Mittwoch, morgen, habe ich auf dem Abschiedsfrühstück im Namen aller die abschließenden Dankesworte gesprochen. Am Nachmittag des 15. befand ich mich ständig in der Gesellschaft von Kollegen meines Berufsstandes. Und sowohl Montag als auch Dienstagnacht habe ich im St. Francis mit meiner Ex-Frau geschlafen. Falls Sie die Bestätigung dafür möchten, rufen Sie die Academy unter Ihrer Los Angeles-Nummer an. Und meine Frau, Alice Carstairs Roach, in San Francisco, CA 1786. Würden Sie das bitte für mich überprüfen, Captain? Ja, selbstverständlich. Werden Sie das Bewährungsamt davon unterrichten, dass ich zur Zusammenarbeit mit Ihnen bereit gewesen bin? Nein. Aber wenn Sie mir nichts sagen wollen, veranlasse ich den Bezirksanwalt von L.A., eine Klage wegen Behinderung der Justiz gegen Sie zu formulieren. Im Jahre 1947 tätigte ich lukrative Nebengeschäfte mit dem Verkauf von Pharmaka. Ich verkaufte sie vornehmlich in Cocktailbars, und zwar vor allem an Wehrpflichtige, die ihre Segnungen während des Krieges in Übersee entdeckt hatten. So bin ich Corporal Dulange begegnet. Ich trat an ihn heran, doch er ließ mich wissen, dass er ausschließlich den Freuden von Johnny Walker Red Label hold war. Wo ist das gewesen? In der Yorkshire House Bar, zwischen 6th und Olive Street, ganz in der Nähe meiner Praxis. Ich war damals finanziell in einer misslichen Lage. Die Pferdchen hatten es mir zu sehr angetan und ich schlief in meinen Praxisräumen. Am 12. Januar, also Sonntag, abends, stand plötzlich Corporal Dulange mit einer wunderschönen jungen Frau namens Beth im Schlepptau vor meiner Tür. Er war ziemlich betrunken, nahm mich beiseite, drückte mir $10 in die Hand und erzählte mir, dass die hübsche Beth völlig durchgedreht sei, da sie glaube, schwanger zu sein. Ob ich sie denn nicht kurz untersuchen und ihr versichern könne, dass es tatsächlich so sei. Nun ja, ich fügte mich. Corporal Dulange wartete in meinem Vorzimmer und ich fühlte der reizenden Betty den Puls und maß ihren Blutdruck und klärte sie dann auf, dass sie tatsächlich schwanger sei, ja. Ihre Reaktion darauf war recht merkwürdig. Sie schien gleichzeitig traurig und erleichtert. Ich deutete mir das so, dass sie einen Grund brauchte, um ihre offenkundige Promiskuität zu rechtfertigen. Und ein Kind auszutragen wirkt ja wie ein Freifahrschein, nicht? Und als Sie dann die Nachricht von Ihrem Tod hörten, sind Sie nicht zur Polizei gegangen, weil Sie verhindern wollten, dass jemand die Nase in Ihre Rauschgiftgeschäfte steckt? Ja. Das ist richtig. Aber da ist noch etwas. Beth bat mich, mein Telefon benutzen zu dürfen. Ich gestattete es ihr und sie wählte eine Nummer mit einer Webster-Vorwahl und verlangte, mit Marcy zu sprechen. Sie sagte, hier ist Betty, hörte dann eine Weile zu und rief dann, ja, wirklich? Ein Mann mit medizinischen Kenntnissen? Den Rest ihrer Unterhaltung habe ich nicht mitgehört. Und als Beth dann auflegte, sagte sie, ich habe eine Verabredung. Sie lief zu Corporal Julian, schien aus ins Wartezimmer und dann gingen beide. Ich schaute ihn aus dem Fenster nach und sie hängte ihn ab. Corporal Julian ging im Eilschritt davon und Beth überquerte die Sixth Street und setzte sich an der Bushaltestelle für die Linie in Richtung Westen zum Wilshire Boulevard auf die Bank. Das war Sonntag, den 12. gegen 19.30 Uhr. Das wär's. Das ist Ihnen bisher nicht bekannt gewesen, nicht wahr? Nein, das wusste ich nicht. Werden Sie dem Bewährungsamt davon Mitteilung machen? Dass ich Ihnen einen wertvollen Hinweis gegeben habe. Er ist sauber, Bladjat. Scheiße, nein. Ich beschloss, ins Büro zu fahren und mit Russ zu reden. Ich stürzte die Treppe hinunter, schnappte mir den Wagen und fuhr wie der Teufel mit kochenden Reifen, krachenden Gängen und dem Wunsch, auch noch Rotlicht und Sirene zu haben, um schneller zu sein. Hinter der Kreuzung Sunset und Vine staute sich der Verkehr. Eine Lawine von Wagen bog nach Norden auf die Gower und Beechwood. Noch Kilometer weit entfernt konnte ich das Hollywood-Land-Wahrzeichen erkennen, spinnenartig von Baugerüsten umstellt. Und einen Ameisenzug von Menschen, die den Mount Lee hinaufkrabbelten. Kinder liefen am Randstreifen auf und ab, holten kleine Hollywood-Land-Wahrzeichen aus Plastik als Souvenirs feil und verteilten Handzettel. Ein Werbezettel wurde mir durchs Seitenfenster reingeschoben. Doch den Aufdruck Keystone Cops, Mac Sennett und Deluxe vollklimatisiertes Admiral Theater nahm ich kaum wahr. Das Foto auf der unteren Hälfte dagegen nahm ich in mich auf, grell und falsch wie der eigene Schrei. Drei Keystone Cops standen zwischen Säulen, die wie Schlangen gewunden waren, die gegenseitig ihre Schwänze verschlingen. Hinter ihnen war eine Stellwand, bemalt mit ägyptischen Hieroglyphen. Zur Dekoration lag in der rechten Ecke des Bildes ein Mädchen auf einem üppigen Divan. Das war unzweifelhaft der Hintergrund des Pornofilms, in dem Linda Martin und Betty Short aufgetreten waren. Nach 12 Stunden Aufnahme für einen Streifen mit den Keystone Cops fuhr ich sie rüber nach Hollywoodland und kam ich als Regieassistent sogar an den Etat ran. Als ich an der Kasse des Admiral eine Eintrittskarte kaufte, wich das Mädchen am Schalter vor mir zurück. Und mir wurde bewusst, dass ich keuchend atmete und nach Schweiß stank. Drinnen gefror der Schweiß unter der Klimaanlage, sodass sich meine Sachen wie ein eisiger Überzug anfühlten. Auf der Leinwand lief der Abspann eines Films, der sogleich vom Vorspann zum nächsten Film abgelöst wurde, auf dem im Hintergrund Pyramiden aus Pappmaché zu sehen waren. Ich ballte die Fäuste, als die Zeile Emmett Sprague, Regieassistent, flimmernd auf der Leinwand auftauchte. Ich hielt den Atem an, auf eine Zeile wartend, die Aufschluss darüber gab, wo das Ding abgedreht worden war. Die Story handelte davon, dass die Keystone Cops irgendwie in biblische Zeiten zurückversetzt wurden. Die Handlung bestand aus Verfolgungsjagden und Tortenwürfen und Tritten in den Hintern. Die Pornofilmkulisse kehrte etliche Male wieder und jedes Mal entdeckte ich mehr Einzelheiten. Die Drehorte der Außenaufnahmen erinnerten mich an die Hollywood Hills. Der Film zog sich endlos in die Länge. Der kalte Schweiß bereitete mir Zitteranfälle. Dann kam endlich die Zeile. Aufgenommen in Hollywood, USA. Und alle Wenns und Abers waren verflogen. Ich verließ das Kino und wurde draußen von Backofenhitze überfallen. Mir fiel ein, dass ich das El Nido ohne meinen Dienstrevolver und den verbotenen 45er verlassen hatte. Fuhr auf Nebenstraßen zurück und steckte mir die Zimmerflak ein. Ich bin's, Harry. Ich bin am hintersten Ende von Beachwood Drive. Sie reißen da einen Haufen von Bungalows nieder. Und dieser Streifenpolizist hat diese Hütte entdeckt, wo überall Blutflecken sind. Am 12. und 13. hat man auch hier... Emmett Sprague besaß Grundstücke da oben. Und es war das erste Mal, dass ich Harry noch am Nachmittag stottern hörte. Ich bring meinen Laborkoffer mit, in 20 Minuten. Okay. Jesus, was für ein Glückstreffer. Ihn umschwebte die gewohnte Schnapsfahne. Das Stottern hatte aufgehört. Die Obdachlosen zu vertreiben, bevor mit dem Abriss angefangen wurde. Harry und ich stiegen bergauf. Abrissmannschaften waren in der Parallelstraße des Beachwood Drive dabei, Bungalows niederzureißen. Die Arbeiter riefen etwas von ausströmendem Gas aus undichten Leitungen. An der Spitze des Mount Lee war ein System von Flaschenzügen montiert, die von hohen, im Boden fest verankerten Baugerüsten gehalten wurden. Das A in Hollywoodland, ungefähr 16 Meter hoch, wurde gerade an einem dicken Drahtseil heruntergelassen, während Kameras surrten und Fotoapparate klickten, Schaulustige gafften und Politiker mit Champagner anstießen. Alles war eingehüllt in Staub. Als der Buchstabe A krachend auf dem Boden aufschlug, stimmten sie Hooray for Hollywood an. Hier entlang. Wir bogen auf einen schmalen Pfad, der einen Bogen um den Fuß des Berges beschrieb. Nach 50 Metern Anstieg fiel der Pfad ab. Und vor uns öffnete sich eine kleine Lichtung, auf der das murmelnde Geräusch rinnenden Wassers zu hören war. Und dort stand eine winzige, hutschachtelgroße Hütte aus Betonplatten, deren Tür weit aufklaffte. Geh und schaff Russ hierher. Erzähl ihm, was wir gefunden haben. Ich mache hier die Laborarbeit. Russ, komm jetzt morgen aus diesem zurück, Sir. Oh. Junge, du siehst mir im Augenblick nicht gerade sehr gesund. Verdammt, verschwinde hier. Und lass mich das machen. Ich ging hinein. Die Schmalwände waren bedeckt mit pornografischen Fotografien verkrüppelter und verstümmelter Frauen. Mongoloide Gesichter lutschten Dildos. Nackte Mädchen mit abgemagerten, gefesselten, weit gespreizten Beinen, Ungeheuer ohne Gliedmaßen schielten in die Kamera. Auf dem Boden lag eine Matratze. Sie war übersät mit Placken von getrocknetem Blut. An die Rückwand waren Farbfotos gepinnt, die aussahen, als seien sie aus Anatomie-Lehrbüchern herausgerissen worden. Nahaufnahmen von kranken Organen, aus denen Blut und Schleim sickerte. In einer Ecke lag ein Stapel mit Büchern voller Blutspritzer, überwiegend Science-Fiction-Romane. Dazwischen Grace Anatomie für Fortgeschrittene und Victor Hugo's Der lachende Mann. Hörte dann eine Weile zu und rief dann, ja, wirklich? Ein Mann mit medizinischen Kenntnissen? Könnte eine medizinische Ausbildung haben, doch genauso gut eine veterinärmedizinische oder die eines Präparators. Alter Traumtänzerfreund Georgie Tilden hat ihn präpariert. Träumer Georgie hatte einen Sack voll eigenartiger Talente. Träumer Georgie Tilden, Bewohner einer Abrisslaube. Ein Mann mit medizinischen Kenntnissen. Dann öffnete ich mein Köfferchen und durchkämmte die Albtraumhütte nach Spuren. Zuerst schaute ich mir von oben bis unten alles genau an. Abgesehen von noch ganz frischen Dreckspuren, vermutlich von Harrys Pennern, fand ich unter der Matratze kurze Seilenden. Ich kratzte ab, was wie abgeschürfte Hautstücke aussah. Ich füllte ein anderes Teströhrchen mit blutgetränktem schwarzen Haar, das ich von der Matratze abnahm. Als nächstes kamen die Fingerabdrücke. Ich bestäubte jede Oberfläche im Zimmer, die man berühren und greifen konnte. Dann nahm ich mir meine Lupe und Betty Shorts Karte aus der Fingerabdruckkartei und stellte Vergleiche an. An einer Stelle identisch. Dann eine zweite. Eine dritte. Das war ausreichend für Gericht. Dann vier, fünf, sechs. Und meine Hände fingen an zu zittern, weil dies unwiderlegbar der Ort war, an dem man die schwarze Dahlia abgeschlachtet hatte. Und das Zittern nahm so sehr zu, dass ich außerstande war, den anderen Satz Fingerabdrücke auf die Plättchen zu übertragen. Mit meinem Messer schnitt ich die letzten Abdrücke von vier Fingern einfach aus dem Türholz und wickelte sie in Zellstoff. Wie ein kriminaltechnischer Amateur. Ich packte mein Köfferchen zusammen, wankte nach draußen, entdeckte den kleinen Wasserlauf und wusste, dass dies die Stelle gewesen war, wo der Mörder das Blut weggespült hatte. Dann traf mein Blick auf eine merkwürdige Verfärbung zwischen einem Steinhaufen. Ein Baseballschläger. Das Schlagende rostrot verfärbt. Ich ging zum Wagen, dachte an Betty. Lebendig, glücklich, verliebt in einen Burschen, der sie nie im Stich lassen würde. Als ich durch den Park fuhr, schaute ich hoch zum Mount Lee. Das Wahrzeichen bestand jetzt nur noch aus dem Namen Hollywood. Die Band spielte There's No Business Like Show Business. Ich fuhr in die Innenstadt. Das Hauptpersonalbüro für städtische Angestellte von Los Angeles und das Büro des Einwanderungs- und Einbürgerungsdienstes hatten bereits geschlossen. Ich wusste, dass ich verrückt werden würde, falls ich den nächsten Tag abwartete, um einen Vergleich der Fingerabdrücke vorzunehmen. Es lief wohl darauf hinaus, einen leitenden Angestellten anzurufen, einzubrechen, mich einzuschleichen oder es mit Bestechung zu versuchen. Ich öffnete ein Fach mit der Aufschrift »Städtische Auftragsvergabe an Private, gelegentlich«, holte meine Lupe und das Holzstück mit dem Fingerabdruck heraus und hielt den Atem an. Hilden, George Redmond, geboren in Aberdeen, Schottland, am 4. März 1896. 1,76 Meter groß, Gewicht 185 Pfund, braunes Haar, grüne Augen. Keine Anschrift, geführt unter kein fester Wohnsitz. Bei Aufträgen Benachrichtigung von Emmett Sprague, Webster 4391. Kalifornischer Führerschein, LA 68224. Fahrzeug Ford Kleinlaster, Baujahr 1939. Zulassungsnummer 6B119A. Müllbeseitigung im Gebiet Manchester bis Jefferson, La Brea bis Hoover. 39. und Norton lag genau in der Mitte. Unten auf der Seite Fingerabdrücke der rechten und linken Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 identische Vergleichsmerkmale. 3 reichten für eine Verurteilung. Die 6 weiteren zum Gang in die Gaskammer. Hallo, Elizabeth. Die Schwarze Dahlia, Teil 5. Ein Hörspiel von James Ellroy. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Behrens. Es sprachen Frank Büssing, Christoph Eichhorn, Bettina Engelhardt, Peter Fricke, Heinrich Giskes, Silvester Groth, Corinna Kirchhoff, Herbert Knaup, Hermann Lauser, Horst Mendroch und viele andere. Ton und Technik Theresia Singer und Matthias Fischenich. Regieassistenz Peter Gräser. Bearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks von 1996.